Geschehen. Glückliche Schauspieler feiernde Regisseure und unsere Filmkritikerin Anke Lewecke, die diese Gala dort im Palais am Funkturm verfolgt hat. Sind Sie auch glücklich, Anke Lewecke? Ja, mich hat das schon gefreut, dass Victoria dann gewonnen hat, weil ich einfach das einen extrem mutigen Film finde. Der war ja anders gedacht. Der sollte ja ganz normal gedreht werden mit Schnitt und so weiter. Und dass man sich beim Drehen dann gesagt hat, huch, vielleicht wird uns das doch zu langweilig. Wir probieren da jetzt mal einfach was aus. Und es ist ja auch mehr als ein Werbegag. Also als Zuschauer wird man ja eigentlich aus dieser Zuschauerposition genommen und gleitet richtig in diese Handlung mit rein, erlebt den Flirt dann am Anfang so richtig live mit, dann aber auch die Angst. Also das ist einfach schon ein neues Seherlebnis. Und was ich eben auch ganz schön finde, ist, dass es mal wieder ein Berlin-Film war. Also Berlin spielt für mich doch eine Hauptrolle in diesem Film. Und wenn man dann mal so zurückguckt, also die letzten Filme, die wirklich irgendwas Radikales gewagt haben, das waren alles Berlin-Filme, sei es jetzt Lola Rent, damals vor 15 Jahren, das war dann eben so ein Berlin-Film, wo Berlin ganz bei sich angekommen war und Tom Tykwer hat es dann auch geschafft, diese Energie rüberzubringen. Dann Oh Boy vor 2 Jahren, dieser Schwarz-Weiß-Film über Tagediebe in Berlin, ja, und jetzt eben dieser Film, der einfach so Berlin zeigt, wie sich das auch viele Ausländer vorstellen, dass das eine Stadt ist, wo man sich finden kann und neu erfinden kann. Und diese Energie bringt der Film einfach alles rüber. Und ich glaube, deshalb wird er international auch gut funktionieren. Haben denn die Juroren Ihrer Meinung nach auch in anderen Kategorien so gute Entscheidungen getroffen? Ja, also ich bin so ein bisschen enttäuscht, aber das war ich sowieso von Anfang an, dass so ein toller Film wie Geliebte Schwestern von Dominik Graf nur für die beste Regie nominiert war. Das ist für mich einfach ein Film. Also es geht ja um die Liebesgeschichte zwischen Schiller und zwei Frauen, um romantische Gefühle. Und irgendwann vergisst man, wenn man den Film sieht, dass es aber ein Kostümfilm ist, weil er so eine Gegenwart entwickelt, weil man auf einmal so mit den Figuren dabei ist. Und ich finde, das so zu schaffen, das finde ich ganz toll. Und dass dieser Film dann mit Ausstattung und Kostüm eigentlich so abgefertigt wurde, das finde ich ganz schade, weil das für mich ein ganz großer, ein ganz emotionaler Film ist, wo man einfach auch mitbekommt, wie sich Liebe im Laufe der Jahrhunderte verwandelt, wie sich das Liebeskonzept ändert. Und das hat Dominik Graf einfach wunderschön erzählt. War denn überhaupt ja auch offenbar thematisch ein ziemlich breites Spektrum, aber ja diesmal abgedeckt, oder? Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Also man hatte den Kostümfilm, dann hatte man mit Zeit der Kannibalen, der dann ja die bronzene Lola bekommen hat, einen Film, der ja auch was riskiert hat. Das ist ein Kammerspiel, wo Manager in einem fiktiven Land eingesperrt sind. Da gibt es dann auf einmal einen Bürgerkrieg und sie müssen einfach gucken, wo sie mit ihren Geschäften geblieben sind. Also sich sowas zu trauen, also auch wenn ich finde, das ist vielleicht mehr ein Hörspiel und der Film ist zu Recht ausgezeichnet worden für das beste Drehbuch. Ich finde, da fehlt noch was an der Regie oder was Iris Berben am Anfang gesagt hat, vielleicht die großen Bilder. Aber trotzdem finde ich es dann schön, wenn so ein Mut ausgezeichnet wird, wenn man dann eigentlich sowas auch einfach jetzt hier beim Deutschen Filmpreis findet. Und ich finde, das sind eben auch so Zeichen, dass die Regisseure einfach viel mehr experimentieren müssten. Manchmal denke ich so, oh, es wird so über die Förderung ständig geschimpft, aber alle haben sich in dieser Förderung eingerichtet und man muss einfach mal mit anderen Projekten kommen und dann einfach mal gucken. Und also auch die Regisseure, die Künstler sind gefragt. Also es ist nicht nur, wir haben hier genug Geld und die Jungs sollen einfach mal machen, die Jungs und die Mädchen. Jetzt ist ja bei dieser ganzen Geschichte ein bisschen seltsam, dass diese Filmakademie ja selbst über die Auswahl der Filme abstimmt, also sozusagen die Branche über sich selbst befindet. Ist das nicht so ein Konstruktionsfehler bei dieser ganzen Veranstaltung? Auf alle Fälle, und das sage ich jedes Jahr hier an dieser Stelle, da komme ich mir auch vor wie eine Langspielerin, die Platte mit Sprung. Das geht natürlich nicht. Ich meine, das ist der größte künstlerische Preis, der in Deutschland vergeben wird. Und man muss doch über die Filme reden. Und ich meine, das ist auch doch das Schöne, dass wenn man über Filme redet, dass die Filme dann weiter entstehen, weiter existieren. Dadurch findet doch überhaupt der Diskurs statt. Und was ist? Dann kriegen da 1600 Mitglieder diese DVDs zugeschickt. Und natürlich stimmt jeder für seinen eigenen Film. Und natürlich werden nicht alle Filme geguckt. Und natürlich kommt es da zu verfälschenden Ergebnissen. Also ich finde das einfach schade und ich fände es einfach besser, vielleicht, wenn man es wie in anderen Ländern machen würde, also wie in Spanien, in Frankreich, dass die Akademie die besten Filme auszeichnet und dass das Geld hier vielleicht wirklich diese 3 Millionen in die künstlerische Förderung gibt, weil wir haben so viel Wirtschaftsförderung, aber gar nicht so viel künstlerische Filmförderung und dass dann eine Jury darüber entscheidet und dass man einfach die Chance wahrnimmt, über Film, über Kunst zu sprechen. Und sollte sollte man nicht vielleicht auch mal eine Quote einführen beim Deutschen Filmpreis? Denn es ist ja doch auffallend, wie wenig Frauen da nominiert waren. Ja, das finde ich interessant. Da kann man natürlich einmal sagen, gut, man muss bei den Produktionsbedingungen anfangen. Und dann sage ich eben immer gerne, gut, wenn Frauen Regie machen, muss man ihnen das auch erstmal ermöglichen. Das heißt einfach, muss man mit einkalkulieren, Babysitter mit am Set. Das muss einfach gang und gäbe sein. Das muss kein extra Posten mehr sein. Das sollte einfach alles angeboten werden. Und ich fand es ganz interessant. Ich habe jetzt gehört, dass in Schweden zum Beispiel die Frauenquote erfüllt ist. Und das hängt einfach damit zusammen, dass da sich die Leute sagen, ja, meine Güte, auch Frauen können mittelmäßige Filme machen. Fördern wir doch einfach mal da das Projekt. Und das Interessante ist, dass dann auf einmal aus Schweden jetzt ganz viele Filme von Regisseuren kommen, die wirklich neue Geschichten aus neuen Perspektiven erzählen. Also man muss sich einfach auch mal trauen. Es gibt ja auch Frauen, die einreichen. Und dann muss man die einfach auch mal gezielter fördern. Also mehr Mut insgesamt im deutschen Film, Anke Lebecke. Vielen Dank für diese Eindrücke von der Verleihung des Deutschen Filmpreises. Und eine silberne Lola hat heute Abend Edward Berger für seinen Film Jack bekommen. Darin spielt die Hauptrolle der 10-jährige Jack, dessen Mutter selbst noch viel zu jung ist, um sich eigentlich um ihre Kinder zu kümmern. Und als sie eines Tages gar nicht nach Hause kommt, da macht sich Jack mit seinem kleinen Bruder alleine auf in die Stadt und sucht die Mutter. Edward Berger ist jetzt in unserem Übertragungswagen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns wahnsinnig.